Die Dichte der TVJK, die die Nachricht über den erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete des Typs Fassung 14 erfuhren, schaffen die Gedichte über den großen bemerkenswerten Sieg in der 5000 Jahre langen Geschichte der Nation. Allein in 2 Tagen nach der Sendung der aktuellen Sondernachricht über den Raketentestschuss schrieben sie Dutzende Gedichte, wie Am Himmel vom Juli, Du Korea, Ich sehe einen schönen Planeten, Die Erde ist ewig schön und Auf dem Platz des Sieges im Krieg und arbeiten weiter an den neuen Werken.